Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, bonsoir i akşamlar. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. If you see me at past midnight, if my eyes are glazed with starlight, if my lips are stained wine red, you might make me lose my head. I might smile or even kiss you, bat my eyes like I forgive you, but I don't know, it's not me, it's the wine. Oh, don't you see? Oh my darling, I don't love you, and I'm not about to start. Don't adore you, won't die for you, not afraid you'll break my heart. La la la la la la la la la. You've been talking like I need you, like I do anything to keep you to myself, but that's not true. I hardly even think of you. If I call you when I'm lonely, please remember that it's only just a habit, it's not me. You're so easy, don't you see? Oh my darling, I don't love you, and I'm not about to start. Don't adore you, won't die for you, not afraid you'll break my heart. La la la la la. Oh la la la la la la la la. If you're thinking you might woo me, say you truly mine, you'll soon see. I'll just slip away like sand, running through your hands. If you see me out past midnight, and I whisper that I just might, oh remember, it's not me. I don't love you, don't you see? Oh my darling, I don't love you, and I'm not about to start. Don't adore you, won't die for you. Heute am 20. März ist Internationaler Tag des Glücks, entnehme ich jedenfalls einer Presseaussendung und nehme es gleich zum Thema dieser Nachttaxi-Ausgabe. Wussten Sie, dass Firmen mehr Gewinn machen und erfolgreicher sind, wenn ihre Mitarbeiter glücklich sind? Mehr Umsatz, mehr Erfolg und mehr Einsatz willen der Beschäftigten, das sind meistens die Wünsche der Chefs. Schließlich möchte der Chef ja auch die selbstgesteckten Ziele erreichen. Allerdings kann er das nicht allein. Motivierte Mitarbeiter sind notwendig, damit sich am Ende auch der Erfolg einstellt. Was viele nicht wissen, ein nicht unwesentlicher Bestandteil, damit Mitarbeiter eine gute Leistung und gute Ergebnisse erzielen, ist, dass sie glücklich sind. Waren Sie schon mal glücklich? Ich war schon mal glücklich, echt. Einmal im Sommer, oder war es? Nein, warten Sie. Ja, es kann noch Sommer gewesen sein, vielleicht Anfang Herbst. Aber im Herbst bin ich mehr melancholisch. Sie wissen schon, wenn die Blätter fallen und alles zu Ende geht und es trüb und diesig ist und man immer nasse Füße hat und an den Tod denken muss. Wenn ich an den Tod denke, bin ich nicht glücklich. Nein, ich denke nicht gern an den Tod, aber im Herbst gehört es gewissermaßen dazu und dann ist ja dann auch dieser Feiertag, da gehe ich auch auf den Friedhof, aber glücklich bin ich dort nicht. Die meisten sind ja eher im Frühling glücklich. Sie wissen schon, wenn alles erblüht, neu beginnt und sprießt und die Vögel wieder zu singen anfangen. Aber mich macht das Gezwitscher doch mehr nervös, muss ich sagen, früh am Morgen vor allem, da ist oft der Lärm gar nicht auszuhalten. Viele verlieben sich auch gern im Frühling, nicht wahr? Und dann sind sie glücklich für eine Weile jedenfalls. Ich ja weniger, weil ich mich auch nicht so gern verliebe. Ich habe meine Gründe, ich könnte Ihnen leicht einen Vortrag darüber halten. Aber einmal eben, ich glaube, es war 83, kann auch 84 gewesen sein, da war ich, wie gesagt, einmal glücklich. Ein Dienstag war es, das weiß ich, weil ich noch gedacht habe, Dienstag ist doch eigentlich nicht der typische Tag, um glücklich zu sein. Aber es war ein Dienstag. Im Spätsommer, wie gesagt, oder im Frühherbst. Jedenfalls war es heiß und ich habe geschwitzt. Ich erinnere mich genau, dass ich geschwitzt habe, ziemlich stark sogar, mit Schweißflecken unter den Achseln. Sonst belastet mich sowas ja eher. Man fragt sich dann doch, ob einen die Leute nicht ansehen deswegen, aber in diesem Moment, sage ich Ihnen, war mir das egal. In diesem Moment habe ich mich darüber hinweggesetzt und mir gedacht, was kümmern mich Schweißflecken, solange ich glücklich bin. Wie gesagt, 83 war das oder 84. Warten Sie, jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe es doch aufgeschrieben in mein Tagebuch. Viel steht ja nicht drin, aber das war doch interessant genug, um es aufzuschreiben. Schauen Sie, da steht es ja. 28. August 1984. Heute um 16.30 Uhr, kurz nach Arbeitsschluss, auf dem Heimweg vom Büro, war ich für circa 1 Minute und 30 Sekunden ohne besonderen Anlass vollkommen glücklich. In diesen herrlichen Tagen, in diesen Zeiten wie Mandelschaum, wo jeder Atemzug nach Honig schmeckt und süßen Gewürzen, da lasst uns den Tod in den knochigen Arsch ficken bei einem Glas Wermut mit einem Tropfen Granatapfelsaft. Well, I track you like a wolf. Smells blood in the snow. I don't need to see your footsteps. I know the places that you go. Yes, I know. I know the places that you go. Well, I know you love a man full of shadow. I don't want to talk on the telephone. You pick the time, you pick the place. So when you lie to me, you can do it to my face, I know. I know the places that you go. I know you love a man made of shadow. Keep gambling on my love. What you don't understand is that I'm not afraid to lose you. I'm not that kind of man, I know. I know the places that you go. Shadows. I stalk the silent, vacant streets with a hollow hope I'll find you walking there. I sit in these bars and throw prayers at the stars. You echo everywhere. Well, I know those places that you go. Well, I know I was a man made of shadow. Wenn die Engel schlafen gehen, gib acht, kann so viel geschehen, weil sie doch nicht sehen, was man da macht. Wenn die Engel schlafen gehen, sollst auch du nach Hause gehen, denn sonst kann dir was geschehen. Gib acht. Wenn die Engel schlafen gehen, gib acht. Machen alle Leute Sachen, die sie sonst nie machen, nicht mal bei Nacht. Wenn die Engel schlafen gehen, droben in den Himmelshöhen, darfst du niemanden den Rücken drehen. Gib acht. Auch der liebe Gott kratzt seinen Schopf, schlurft in seine Ecke und zieht sich die Decke übern Kopf. Ist es erstmal Schlafenszeit, schnarcht er eine Ewigkeit. Bald ist's auch für uns soweit, du Tropf. I know a man about 4 feet tall. Came in the spring, he left in the fall. His sister was pretty, yeah, quite a catch. Got hit by a train, didn't get a scratch. And they've all moved over to the edge of town. I met a fella named Bob at the rodeo. Said I love to chat, but I got to go. Got a cousin who's being sworn in today. They're making him king of East LA. And we're all moving over to the edge of town. We're all moving over to the edge of town. Then there was that lady from the north of Spain. She was a gas, but her mom was a pain. Had a brother who worked at the Five and Dime. He said, I got the money, but I ain't got time. And they've all moved over to the edge of town. Lucinda and her cousin as a cousin's friend. Used to stay on the corner just around the bend. They all used to hang at the donut shop. And they all got married to the same fat cop. And they've all moved over to the edge of town. Well, they've all moved over to the edge of town. An old dry blah, blah, an old crop duster from Wounded Knee used to bring me biscuits and mushroom tea. Had a grandson living in Kalamazoo. His plans for the evening all fell through. And they all moved over to the edge of town. They all moved over to the edge of town. Now there's nothing but dust left on my shelf. Maybe I'll move to the edge myself. Will I stay? That all depends on whether these people are still my friends. And if I moved over to the edge of town, I moved over to the edge of town, I moved over to the edge. I mean, yeah.

young and foolish, I could not see. She'd say, son, oh son, you better change those dirty ways. Now I'm gone to change my ways. I'm getting older each and every day. Cause this old night life, oh, this old sporting life, it's killing me. Yes, this old night life, oh, it's a mean life, it's killing me. Thank you. Singen leise Wasser, singen ferne hinter allem Lärm, hinter dem Geplauder und Geschwärm, singen leise Wasser. Singen leise Wasser, ferne hinter Heulen und Gedröhn, hörbar noch durch Jammern und Gestöhn. Singen leise Wasser. Singen leise Wasser hinter dem Gelächter und Geschrei, fern durch Kälte, Tod und Raserei, hörst du leise Wasser. Das Kind auf der Wolke. Es war einmal ein Kind, das wachte mitten in der Nacht auf, weil es durstig war. Es wollte sich ein Glas Wasser holen, aber die Tür seines Kinderzimmers war verschlossen. Draußen vor dem Fenster flog gerade eine Wolke vorbei. Das Kind stieg aus dem Fenster und auf die Wolke. Das Kind wusste, dass man auf Wolken nicht gehen kann, weil Wolken aus Wasserdampf bestehen, so wie die Wölkchen, die im Winter aus dem Mund der Menschen kommen. Aber obwohl es das wusste, wunderte es sich gar nicht. Es ging bis zum Rand der Wolke und setzte sich und ließ die Füße über der Tiefe baumeln. Die Wolke flog ganz langsam durch die Gasse, und das Kind konnte hinter den Fenstern Menschen schlafen sehen und andere, die über Büchern saßen und lasen, und andere, die im Fernsehen Filme anschauten, in denen wilde und schreckliche Dinge geschahen. Das Kind hatte nur seinen Schlafanzug an, aber es wunderte sich überhaupt nicht, dass ihm nicht kalt war. Es baumelte mit den Beinen und zupfte mit der Hand kleine Schaumflocken aus der Wolke und ließ sie vom Wind davontragen. Die Wolke stieg höher und wurde ein hoher, schmaler Turm, und dann wuchs aus dem Turm ein Auslegerarm. Da wusste das Kind, dass die Wolke ein Kran war. Ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, einen Kran zu lenken und Häuser zu bauen. Das Kind hatte einmal eine Geschichte gehört von einem Bettler, dem kalt war, und einem Soldaten auf einem Pferd, der mit dem Bettler den Mantel geteilt hatte. Niemand sollte mehr auf der Straße frieren müssen, dachte das Kind, wenn es mit seinem Kran genug Häuser für alle baute. Doch die Wolke blieb nicht lange ein Kran. Sie wurde ein Schiff. Ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, einmal mit einem Schiff rund um die Welt zu fahren und alle Länder zu besuchen und zu sehen, wie die Menschen lebten und was sie arbeiteten und welche Spiele die Kinder spielten. Es wollte sehen, wo die Bananen herkamen und der Reis, wer die Spielzeuge machte und die Kleider nähte, wie das Eisen und das Erdöl aus der Erde geholt wurde, wo die Traktoren gebaut wurden und die Straßenwalzen, wer die Fernsehapparate und die Computer machte. Doch die Wolke bekam einen Kopf und vier Beine und einen langen Schweif und eine wehende Mähne. Oh ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, auf einem wilden Pferd über die Steppe zu galoppieren, mit dem sausenden Wind in den Haaren, durch endlose Weiten, frei und leicht, wie es nur ein wilder Reiter sein kann. Doch die Beine der Wolke wurden zu Rädern. Und die Räder rasten die weißen Striche entlang, die ein Flugzeug über den Himmel gezogen hatte. Oh ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, eine Lokomotive zu lenken und die Menschen von Ort zu Ort zu bringen, damit sie ihre Freunde und Verwandten in anderen Städten besuchen konnten oder in die Berge oder ans Meer in Urlaub fahren, um sich von der Arbeit auszuruhen. Und die Züge brachten noch wichtige Dinge zu den Menschen. Sie brachten das Obst und Gemüse vom Land in die Stadt und holten die Kleider und Schuhe vom Hafen, wo die Schiffe ausgeladen wurden. Doch die Wolke wurde immer kleiner und kleiner, bis das Kind sie in die Hand nehmen und unter das Kinn klemmen konnte, und die Schienen wurden immer kürzer, bis sie ein Geigenbogen waren, mit dem das Kind über die Geige streichen konnte. Oh ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, Musik zu machen, fröhliche Musik und traurige Musik. Musik, die die Menschen fröhlich machte und ihnen, wenn sie sich traurig fühlten, zeigte, dass sie nicht allein waren. Und das Kind spielte auf seiner Wolkengeige Lieder, die noch nie jemand gehört hatte, und da schien es ihm, dass die Sterne oben am Himmel zu tanzen begannen. Da merkte das Kind, dass es nicht allein war, denn von überall her kamen kleine und große Wolken, und auf jeder Wolke saß ein Kind, und die Kinder winkten einander zu und riefen einander beim Namen in allen Sprachen. Oh ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht, viele Freunde zu haben und zu ihnen zu gehören und niemals allein zu sein. Und ein Kind winkte ihm zu und ruderte seine Wolke ganz nah heran und sagte leise, »Du und ich, wollen wir beisammen bleiben und uns lieb haben?« Und so nahe kamen sich die beiden Wolken, dass sie zu einer einzigen Wolke wurden und die zwei einander an den Händen halten und in die Augen schauen konnten. Oh ja, das hatte das Kind sich schon immer gewünscht. Wenn ich so alt bin wie ein Zwerg, bin ich so jung wie die Amsel im Strauch. Setz ich mich hoch am höchsten Berg, hupft mir noch immer vor Lachen der Bauch. Wär ich so jung war wie der Regen, wär ich so alt als wie ein Buch, konnt mich vor Gescheitheit gar nicht bewegen, hab alles gewusst, nur nicht, was ich such. Wenn ich so alt bin wie ein Fluss, bin ich so jung als wie ein Bach. Lachen und Weinen, Genuss und Verdruss, immer kommt frisches Wasser nach. Wenn ich so alt bin wie ein Stein, wär ich so leicht als wie ein Kind. Verwascht mit der Regen, verwahrt mit der Wind, wär ich so klar, dass mich keiner mehr findet. Wenn ich so alt bin wie das Meer, bin ich so jung als wie der Regen. Schicke mein Wasser von überall her, komm mir auf deine Augen legen. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, find his picture in a magazine. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, musical genius like he never seen. Jocka Bean singing Burt Bacharach songs, melody's off and the words all wrong. Jocka Bean's neighbor says, cut out the noise. Jocka Bean says, music's one of life's great joys. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, find his picture in a magazine. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, musical genius like you never seen. Jocka Bean's all about the groovy sound. Took a washtub bass, tuned it way, way down. Put a little string through a plastic cup. Run it through a pedal, turned it way, way up. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, find his picture in a magazine. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, musical genius like you never seen. Saw Jocka Bean on 23rd Street, had a pair of sticks, he was keeping the beat. Playing on a mailbox, playing on a pole, a Hungarian passing said, bless my soul. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, find his picture in a magazine. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, musical genius like you never seen. I'll play it, Jocka. Jocka Bean singing on an old tin can. Sam and Dave will tell you he's a soul man. Jocka Bean dusting off your dancing feet. Jocka Bean nervous when you're in your seat. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, find his picture in a magazine. Jocka Jocka Bean, Jocka Jocka Bean, musical genius like you never seen. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und den Chopin Sisters mit I Don't Love You, Happy Six mit Siam Sue, The Bomb Busters mit Good to Be Alone, The Kidney Brothers mit Wolf, Sam Bennett mit Edge of Town, Happy Traum mit Sporting Life Blues von Brownie McGee, Sone Ventorum mit dem Allegretto aus dem Bläserquintett von Franz Danzi, Brahim Fribjan mit einer Live-Improvisation auf der Oud und noch einmal Sam Bennett mit Jocka Jocka Bean. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiré, viel Glück.